Die Zeitung der Dongsinmun vom 27. November brachte einen Kommentar von Kim Myung-chol unter dem Titel »Eine volksfeindliche Politik wird misslingen«. Darin hieß es: Das große Kerzenmeer in ganzem Südkorea ist ein Ausdruck des lang gehegten Grosses des Volkes gegen die beispiellose verräterische Politik des Bakunhe-Regimes. Die bisherigen Herrscher im Blauen Haus betrieben die volksfeindlichen Politiken. Doch solche schlimmste Verräterin und Teufelin wie Bakunhe ist nicht zu finden. In innenpolitischer Hinsicht trieb sie durch Diktatur, Repressalien, Unrechte und Korruptionen das ganze Südkorea in die totale Krise und machte die Nord-Süd-Beziehungen zu den Beziehungen der Feindseligkeit und Konfrontation, wodurch eine nicht wiedergutzumachende katastrophale Situation entstand. Außenpolitisch befasste sie sich mit proamerikanischer und projapanischer Kriecherei und Landesverrat. Die Kerzenkämpfe, die in Südkorea immer heftiger entfaltet werden, geben dem In- und Ausland außergewöhnliche Bedeutung und ebensolchen Anstoß. Das zeigt, dass das Volksgefühl zugleich die Gerechtigkeit und Wahrheit bedeutet. Wenn man es ablehnt, wird man zugrunde gehen. Je rasender die Landesverräterin Bakunhe die Bevölkerung herausfordert, desto größer werden der Zorn und der gesamte nationale Protest gegen sie.